Es ist einfach Fakt, dass die Leute Scheiße labern. Keine Ahnung vom Leben haben, einfach nur mal Scheiße labern. Nicht schon wieder etwas schreiben über das Leiden, über die Dinge, die passieren und keine Freude bereiten. Es ist der antidepressive Song. Hier scheint der Sonnenschein, ich hole dir einen Stuhl, schenk dir einen Sommerwein. Bist du an einem Ort, wo es niemals mehr regnet? Bist du eine schöne Frau, die dir gestern begegnet? Wenn du Kräfte hast, dann glaub daran und mach es wahr. Willst du es heiraten? Frag eine Frau, sie sagt ja. Und ihr beide miteinander seid glücklich. Wenn du Hilfe brauchst, dann frag deine Frau, sie unterstützt dich. Ihr beide seid ein Team. Wie Bonnie und Clyde, wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Euer Leben ist fantastisch, es gibt fast nichts Ehrlicheres. Weil es so krass ist, weil es so krass ist, weil es so krass ist, weil es so krass ist. Aha, hier, Lock's Crip ist hier, das ist unser Style, zu geil, hier, chill, das ist nicht der Ernst des Lebens, ihr werdet uns nicht los, wir werden nicht gehen, du wirst sicher vieles in deinem Leben erreichen, doch du kannst dein Leben nicht mit den anderen vergleichen, du arbeitest für alles hart, du willst ja auch was schaffen, ist doch klar, aber nicht immer, leg dich manchmal hin, denn ist dein Leben, aber mach deinen Weg nicht hin, Spaß gehört dazu, den Stress und alles ablassen, nur chillen, alles mal liegen lassen, wenn du willst, bringst du es zu allem, du wirst sehen, die anderen umhauen, sie werden sich schneien, hast du verstanden? Okay, der Kopf bleibt oben, nur dann erreichst du was, es werden dich alle loben, alle loben, alle loben.